Zuhörer und Zuhörerinnen, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Kulturradio der Machtdose im Oktober 2006. Zu Beginn hörten Sie das Stück Mr. Shorty vom Ensemble Rational Diet. Ja, diese Diät war vielleicht etwas schwere Kost am Anfang, bei Audiotong erschienen. Das wird jetzt alles wesentlich entspannter werden. Ich glaube sogar, dass dieser Monat besonders mellow geraten wird. Also wunderbar eigentlich zum Nebenherhören, nicht mehr so sperrig wie jetzt gerade eben. Das zeigt auch schon das nächste Stück, das von Siba ist und Kutscher heißt, erschienen bei Electro Sounds RU. Thank you. Mehr Fleisch, mehr Fett, so heißt dieses Stück. Hat nicht so viel mit der Musik zu tun, glaube ich, sondern kommt eher vom Bandnamen her. Parasit nennen die sich, ist auch eine richtige Band. Das hatte ich gar nicht so rausgehört, als ich das Stück eben das erste Mal hörte. Aber da sind schon mehrere Instrumente am Start. Hat mich ein bisschen erstaunt, als ich das gelesen habe. Und gelesen habe ich es bei Aeronautik, wo das Ganze zu finden ist. Und weiter geht's mit Hometaping. Ihr kennt ja alle den Spruch, Home Taping is Killing Music. Der hat natürlich noch nie gegolten, hier erst recht nicht. Wunderschönes Stück von Home Taping heißt The Hot Silence. Und das Netlabel dazu ist Earth Monkey Productions. hier haue ich mal schlicht die Daten raus. Das ist Vitalis Popov. Seine EP ist erschienen bei No Response und das Stück, das wir hören, heißt Theta. Thank you. Dies ist das einzige Stück, was ich diesmal von einem Sampler habe. Das wird euch egal sein, aber ich fand es ein bisschen überraschend, spricht so ein bisschen gegen die Statistik. Aber was für ein Sampler das auch ist, nämlich bei Side Records erschienen, heißt Z Electronic 3 Part A. Also es wird hoffentlich auch ein Part B geben, denn schon auf diesem ersten Teil sind sehr illustre Gäste dabei, unter anderem die Mathematics, ein Projekt, was ich sehr, sehr schätze. Dieses hier aber ist von Brewcat und heißt Edoyen. Thank you. das waren jetzt mal zwei Stücke hintereinander und zwar beides von italienischen Künstlern und überraschenderweise fand ich ja auch diesen Übergang von einem zum nächsten melodiemäßig ziemlich ähnlich. Das erste, was wir gehört hatten, war von Lagrima mit Segunda Parada beim Label Error Lo-Fi Recordings und danach folgte La Confusione Paranoica mit Cenere beim italienischen Netlabel A-Dischi. Und ich hatte es ja gesagt, es wird diesmal sehr entspannt und so auch das nächste, was hier jetzt wieder schon reinläuft, nämlich Paper mit dem schönen Stück Voyage Électrique bei Miga. Thank you.

Stück, kann ich einfach nur sagen. So ein bisschen im Dominik Eulberg-Style. Ist von Danzai, heißt Skyleiter und zu finden bei Asiendo. Und rüber geht's zu Laufmasche, so nennt sich das Projekt. Und das Stück heißt Existenz. Beim Netlabel Pastenom Records, ganz neu für mich. Viel Spaß. Oh, war Mario L. Stück hieß Air im Polluted Mix beim Label Groove Café. Ja, Groove Café, passt doch. Und wir haben als nächstes Tobias Thompson und Dennis Kuhl bei Plus Plus. Plus Plus ist ganz neu, hatte ich schon von der Nullnummer sozusagen bei denen. Das war so ein Mini-Sampler vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, 2-3 Monaten was dabei. Und jetzt haben sie die nächste Folge, die offizielle Nummer 1, rausgebracht, schon im August. Ich habe es irgendwie verpennt, keine Ahnung. Jetzt kommt es auf jeden Fall rein, weil es ist wirklich auch wieder ein sehr schönes Stück, wie ich finde. Es heißt Umbrella. Entzückend, oder? Ich glaube, das kann man fast gar nicht anders charakterisieren. Das war Tanzmusik, ein Duo, glaube ich, aus Norwegen. Ich gucke jetzt nicht nochmal nach. Auf jeden Fall Skandinavien. Sind gerade mit 3 Stücken bei Corbett aufgelaufen. Dieses war auf Deutsch und so ist dann eben auch das Programm, sich unserer Sprache auf diese absolut reizende Weise bemächtigen und das Ganze auch noch in allerbeste Popmusik zu kleiden. Auch die anderen beiden Stücke nur zu empfehlen zum Runterladen. Auf jeden Fall anhören. Ganz, ganz hohe Qualität. Ja, und ich mache wieder einen harten Schnitt und gehe einfach weiter zum nächsten. Da haben wir Sebastian Russell. Bei Tony Music ist seine EP erschienen und daraus das Stück NHAC oder NHAC oder NHAC. Keine Ahnung, das ist ja immer schön bei diesen Akronymen. Auf jeden Fall auch ein sehr schönes Stück und es startet jetzt. So, und das war's jetzt fast schon wieder. Raus geht's mit Siam und Fucking bei Maltin Records, könnt ihr das finden. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Monat.